Der Präsident selbst bestätigte, was viele ahnten. Ein Attentat a été déjoué. Ein Anschlag wurde verhindert, erklärte François Hollande, wobei nicht ganz klar ist, ob es am Dilettantismus der mutmaßlichen Täterinnen oder an der Schnelligkeit der Einsatzkräfte lag. Begonnen hatte alles am Wochenende mit einem Auto in der Nähe der Kathedrale Notre-Dame de Paris. Gefüllt mit Gasflaschen und Dieselkanistern stand es am Straßenrand. Der Versuch, das Auto zur Explosion zu bringen, schlug offenbar fehl, woraufhin die Täterinnen, junge Frauen, flüchteten, heißt es aus Ermittlerkreisen. Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve sprach von zu allem entschlossenen Täterinnen. Die Frauen, radikalisiert und fanatisch, haben wahrscheinlich ein Attentat geplant, und zwar in allernächster Zeit, sagte Cazeneuve noch in der Nacht. Es war ein Kampf gegen die Uhr, den die Einsatzkräfte schließlich gewinnen konnten in diesem Fall. Da der Geheimdienst das Telefon einer der mutmaßlichen Täterinnen abhörte, entschieden sich die Beamten, rasch einzugreifen. In der Nacht wurden die drei Frauen festgenommen. Sie wehrten sich heftig und waren bewaffnet. Eine versuchte, einen Polizisten mit einem Messer anzugreifen. Daraufhin schoss sie der Polizist in den Fuß. Die Frau ist daraufhin zu Boden gegangen. Die beiden anderen Frauen wollten über das Dach flüchten, sagte ein Augenzeuge. Die Polizisten sind hinter ihnen her und haben sie dingfest machen können. Die 19-Jährige trug bei ihrer Festnahme ein Schreiben bei sich, in dem sie der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwor. Außerdem wollte sie nach Informationen eines Radiosenders den Tod der Nummer 2 der Dschihadisten Mohammed al-Adnani rächen. Offenbar hatten die Frauen weitere Anschläge geplant. Die Rede ist unter anderem vom Pariser Bahnhof Gare de Lyon. Patrick, ein Freund der Familie der jüngsten Frau, kann nicht fassen, was passiert ist. Das ist eine Familie, der man nichts vorwerfen kann. Die Kinder wurden gut erzogen, die Eltern haben gearbeitet. Niemals war ein Polizeiauto vor der Tür. Nie. Die Frau hat sich offenbar im Jahr 2015 blitzschnell radikalisiert, erzählt ein Anwohner. Sie war gekleidet wie sie und ich. Und von einem Tag auf den anderen war sie komplett verhüllt. Vorher hat sie ganz normal in dem Supermarkt von nebenan als Security gearbeitet und dann plötzlich nicht mehr. François Hollande rief Französinnen und Franzosen zu höchster Wachsamkeit auf. Er konnte es sich jedoch nicht verkneifen, die Tatsache, dass es nicht zu einem grauenhaften Blutbad gekommen war, als Erfolg seiner Regierungsmannschaft zu preisen. Ich kann den Franzosen sagen, dass wir handlungsfähig sind, und zwar im aktuellen Rahmen des Rechtsstaats, dass unsere Dienste die finanziellen und gesetzlichen Mittel haben, um eine gewisse Anzahl todbringender Aktionen zu verhindern. Die festgenommenen Frauen sollen zu einem islamistischen Netzwerk gehören, das sich über das Internet austauschte. Es gibt offenbar auch Verbindungen zu den Mördern des Priesters in Saint-Étienne-du-Rouvray und dem Mörder an einem Polizistenpaar. Wir haben heute eine Gruppe unschädlich machen können, sagte Präsident Hollande, aber es gibt andere und wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Nur, ob es letztlich die Geheimdienste waren, die gehandelt und damit das Attentat vor Notre-Dame verhindert haben, oder ob die Frauen nicht in der Lage waren, das Auto in die Luft zu sprengen, das wird noch zu klären sein.